hätte dich auch schon auf Eis geschrieben. Ich möchte dich wieder an den Kohle, bis ich dich mehr der Töne sehe. Hab mich in jede Stein gestoßen, so weit es durch die Stadt hinaus. Die Krämer für Bellschluss auf meinem Hund von jedem Haus. Die Krämer für Bellschluss auf meinem Hund von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit, mit deinen blanken Fester sangen, in der Nachtigall im Streit, die von den linden Bäumen müde, die klaren Rinnen aus dem Feld. Und doch zwei Füßchen Augen rüten, da war's mich nicht von dich gesehen. Möchte ich zum Glück wieder Banke von Ihnen.